das ist für die hilflose Frau, du elender, erbärmlicher Schuft! Au! Schweige! Du verdammter Bastard! Und du wirst ganz verrückt, dreh dich nicht um. Ich könnte hinter dir stehen, denn ich bin der Schatten, der dir das mit mir gehen. Gott, was ich werd dich kriegen, und erst dann geht's mir gut. Ich komm sowieso in die Hölle, mit viel Feuer und Glut. Glaub es oder nicht, es ist mir scheißegal. Ich war schon immer etwas anders, ein bisschen abnormal. Abnormal, abnormal. Du Bastard, Bastard, Bastard, Bastard. Bin ich erschienen und das macht dir Angst. Du möchtest fliehen, doch schweißt hast du im Blut. Kalter Schweiß auf deine Stirn, schrei in der Schlacht. Ich bin das Kranke hier, nun habe es vollbracht. Gott, weiß ich werd dich kriegen und erst dann geht's mir gut. Ich komm so bis zu die Hölle mit viel Feuer. Glaub es oder nicht, es ist mir scheißegal. Ich war schon immer etwas anders, ein bisschen abnormal. Abnormal, abnormal. Du gottverdammter Bastard, Bastard, Bastard, Bastard. Feuer, Blut, Glocken, Sonne, nichts. Es ist mir scheißegal, es ist schon immer etwas anders.